Ein Ehepaar wurde nach 75 Jahren gefunden. Bald können Besucher tausende historische Häuser kennenlernen. Und es gibt zu wenige Bewerbungen. Hören Sie zu diesen Themen drei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Wie viele Kinder hatte das Ehepaar? Im Eis gefunden. Als ein Angestellter eines Skigebiets auf dem Saint-Florent-Gletscher in den Schweizer Alpen zwei Leichen findet, kennt noch niemand die traurige Geschichte der Toten. Erst nach einer DNA-Analyse ist die Identität der Leichen klar. Es ist das Ehepaar Francine und Marcelin Dumoulin aus dem Schweizer Kanton Wallis. Wahrscheinlich hatten die beiden einen Bergunfall im August 1942. Die zu dieser Zeit 37-jährige Francine war Lehrerin, der 40-jährige Marcelin Schuhmacher. Das Eis hat die Leichen konserviert. Auch ihre Kleidung, ein Rucksack, eine Uhr, eine Flasche und ein Buch sind noch da. Traurig ist die Geschichte der Schweizer besonders, weil sie sieben Kinder hatten. Nachdem die beiden vor 75 Jahren nicht mehr nach Hause zurückgekommen sind, hat man das Paar mehr als zwei Monate lang gesucht. Dann sind die Kinder in Pflegefamilien gekommen. Heute leben noch zwei Töchter. Wir haben unsere Eltern das ganze Leben lang gesucht. Nach 75 Jahren beruhigt mich dieser Fund, sagte die jetzt 79-jährige Marceline Dry-Dumoulin der Schweizer Zeitung Le Matin. Wie viele Kinder hatte das Ehepaar? Es hatte sieben Kinder. Text 2. Wann findet der Tag des offenen Denkmals statt? Offene Türen. Am 10. September können Besucher tausende historische Häuser kennenlernen. Denn am Tag des offenen Denkmals kann man in ganz Deutschland Monumente besichtigen. Bei manchen Häusern ist das Event die einzige Chance im Jahr, sie von innen zu sehen. Auch gibt es Ausstellungen und Führungen mit vielen Informationen. Der Aktionstag ist nicht nur für Architekturfans interessant. Er findet seit 1993 statt. Das Programm gibt es auf www.tagdesoffenendenkmals.de. Wann findet der Tag des offenen Denkmals statt? Er findet am 10. September statt. Text 3. Wen suchen deutsche Firmen dringend? Zu wenige Bewerbungen. Viele deutsche Firmen haben ein Problem. Sie finden keine Lehrlinge mehr. Bei 31% von ihnen bleiben Ausbildungsplätze leer. Das ist das Resultat einer Untersuchung des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Eine Erklärung dafür: die Qualifikation der Bewerber und die Anforderungen der Firmen passen oft nicht zusammen. Fast jede zehnte Firma mit Ausbildungsplätzen bekommt keine Bewerbung mehr. Besonders schwer ist die Suche nach Lehrlingen im Gast- und im Baugewerbe. Wen suchen deutsche Firmen dringend? Sie suchen dringend Lehrlinge.